Alkohol erstmal Bongs. Jetzt sind wir hier auf dem Event, auf dem Tippi-Tappi-Toppi. Und ich muss mal versuchen, die Lautstärke einzuregeln. Mal schauen, was ist so. Muss mal gucken, wie laut das nachher sein muss. Eine sehr schöne Atmosphäre. Relativ leer noch, ist gerade mal Viertel nach zehn, gerade angefangen. Wir haben schon den ersten D5er machen dürfen, Lockpicking. Und zum Glück war da gerade offen. So, die Waffel ist jetzt auch gleich irgendwie. Das ist recht ungewohnt, mal jetzt hier so nicht live aufzunehmen und vor allem auf so einem Gelände. Ich hoffe, man kann mich überhaupt verstehen. Bin dann auch gespannt auf das Hörertreffen. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass irgendeiner kommt, um uns da zu treffen. Ich glaube, das machen die auch mehr aus Neugier. Die sind genauso neugierig wie wir, was da eigentlich so passiert. Und eigentlich wird da gar nichts passieren, außer ein bisschen Kaffee und Kuchen ist. Na gut, dann werden wir mal die Atmosphäre hier ein bisschen genießen und nachher vielleicht noch ein bisschen talken. Mal gucken. Naja, Vor-Event war eigentlich ganz schön gestern. Die Musik war vielleicht ein bisschen laut, aber ansonsten war es echt cool. Also das Gelände gab es einfach her, da gemütliches Beisammensein, ohne Ringelpiez mit anfassen. Genauso wie ich das eigentlich mag. Erst habe ich noch gedacht, irgendwas fehlt, aber das ist nur, weil man schon so gewohnt ist, dass immer sonst was für Aufstand passiert. Das war einfach ruhig und gelassen. Riesig viel Parkplätze, gute Anfahrt, Location wirklich super top treffend. Gute Bedienung war ein bisschen unhöflich, aber da können die Owner ja nichts für. Aber ansonsten genau richtig. Hotel hatten wir auch Glück. Die Anfahrt war gruselig, da brauchen wir nicht drauf eingehen. Das kann jedem passieren mit Autobahn, Vollstau und allem drum und dran. Abends dann ja auch noch unser Tracerchen und Co. getroffen, da haben wir noch ein bisschen gesessen. Martin aus Berlin natürlich, der ist ja nur überall. Also war schon ganz gut. Und heute jetzt hier mal einen Gang rüber gemacht. Sepp und Bertha getroffen. Die Location echt cool. Klar, dass die für 1500 Euro die Leute nur geeignet ist. Aber ansonsten ist die Location schon sehr gelungen hier. Hat echt Atmosphäre, das Ganze. Also statt einer Begrüßung liest da jetzt einer aus seinem Buch vor. Irgendein Buch hat er geschrieben. Ich habe den Titel schon wieder vergessen. So interessant fand ich das. Und frag mich ernsthaft, das kann doch nicht. Wie verhält man diese Krise? Gut, und so war es auch einmal an einem schönen Abend. Und da erzähle ich in meiner nächsten Geschichte. Die FDF. Oh mein Gott, der liest hier ein komplettes Buch vor, ey. Tatsächlich nicht auf. Und das ist auch nicht wirklich spannend. Das wäre eine Lüge, das zu behaupten. Also was das jetzt echt soll, ist mir schleierhaft. Er erklärt jetzt ernsthaft, was ein FTF und sowas in der Art ist. Und das auch noch in witzig mit Witzen aus den 80er Jahren. Ich lasse mal ein Stück laufen. Bis heute hoffe ich, dass mich dabei keiner gesehen hat. Als ich mich wieder etwas beruhigt hatte, ging ich ganz bedächtig zurück zum Auto. Und da kamen sie. Die anderen, berühmt, berüchtigten FTF-Jäger. Bremsen quietschten. Zwei Leute sprangen mit Leiter in der Hand aus dem Auto, liefen mir entgegen und blieben vor mir stehen. Das beglückt hier den ganzen Platz, muss man nochmal erwähnen, und geht jetzt bestimmt schon eine Viertelstunde. Sie sind nur Zweiter. Sie haben versagt. Sicher von euch. So, sein erstes Buch war so gut, dass er jetzt tatsächlich noch sein zweites vorstellt. Wir sind jetzt so bei einer halben Stunde, schätze ich mal. Kann er für 12,99 € kaufen. Das ist echt, das ist wie auf dem Jahrmarkt. Unglaublich. So, das Buch ist jetzt zu Ende in einer Dreiviertelstunde oder so. Ey, Gott sei Dank. Jetzt hat noch einer falsch geparkt. Und bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Die können doch hier nicht ernsthaft den ganzen Tag irgendwie reden lassen. Wir haben ja ein großes Tipi mit ganz vielen Angeboten für unsere kleinen Besucher. Es finden auch geschickte Vorlesungen statt. Da begrüßen wir uns ganz herzlich. Wir haben eine Zeitplan mit Tipi-Hängeln und wir würden uns freuen, wenn ihr mal bei uns vorbeischaut. Mo. Die ist ja gar nicht zu verstehen. Name, rausschneiden kann man ja diesmal tatsächlich alles, wenn man wollte, aber das machen wir eh nie. So. So, jetzt habe ich das echt, du warst es ja noch nicht ganz mit, also jetzt habe ich den kurzen Vorspann zum Event hier, damit man auch weiß, wo wir sind und warum wir diesmal nicht live senden. Hast du gesehen, dass das Logbuch umgefallen ist? Das Logbuch ist ja dieses Zelt. Nee. Und da hat einer gerade am Stift gezogen und dann brach dieses Zelt zusammen. Also so, das war wahrscheinlich vorher locker und irgendein trifft es dann, weißt du? Ja, ja klar. Schamesröde im Gesicht, und aber nein. Geocacher helfen und haben es aufgebaut. Hau nicht auf den Tisch rum. Ja, Papa. Naja, kann passieren. Also es läuft eigentlich alles ganz gut. Ja. Bis auf diese, ich fand dieses Buch vorlesen, vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Die nerven mich in der dreiviertel Stunde. Ich kann mich nicht unterhalten, weil er da mit voller Lautstärke ein völlig langweiliges, okay, das Geschmackssache, aber ein Buch vorstellen. Was war denn das für ein Buch? Also hat er das vorgestellt? Papa, ich will nicht Geocache. Ach so, das ist der Autor selber. Ahnung. Ja, ja, keine Ahnung. Ich kenne das Buch nicht. Das hätte mir auch nicht für Anfänger gedacht. Weiß ich nicht. Ich kam mir vor wie auf so einer Kaffeefahrt. Also das war das Einzige, was mir bisher nicht so gut gefallen hat, aber ja, was weiß ich, vielleicht spendet er dafür also, ganz viel Geld. Oder ich so. Kam da rein und dachte, ach, der arme Mensch, da muss da irgendwas vorlesen. Nee, das ist das. Ist der hat sich aber freiwillig gemeldet. Das ist ein okay. Eigenes Buch, ja. Okay, aber zum letzten Mal, mal kurz so vorweg wieder, ich habe in München ja in dieses, da gibt es ja dieses Vor- und Nach-Event, was sie disabled haben. Ja. Ich hatte dann mal eine Note geschrieben, ob sie es nicht lieber einfach in den Titel schreiben wollen, dass das ausgebucht ist. Ne? Mhm. Haben sie dann auch tatsächlich getan. Aber und ist disabled gelassen. Also irgendwie, sorry, ich schreibe jetzt nicht nochmal, das ist mir echt zu doof. Wer hat mir das denn gestern erzählt? Hast du es mir erzählt oder jemand anders, dass es da immer noch mit diesem Platz Verwicklungen gibt? Ja, im Moment ist, wo der Platz wieder versuchen sie wohl größer, also es klingt alles sehr seltsam. Ich bin immer gespannter auf dieses Event, das könnte irgendwas zwischen ganz hübsch und komplettes Desaster werden. Ich habe übrigens überlegt, passend zu diesem Tippi-Tippi-Tab, mich umzubenennen, weil ich saß nämlich vor uns da unten, da kann man sich sowas anziehen und sich auf ein Pferd oder auf eine Kutsche setzen. Habe ich gar nicht gesehen. Doch, wenn du reinkommst, kannst du das machen. Da kriegst du dein Kostüm, du hättest ja auch dein Kostüm mitbringen können. Ich saß da so drauf und dann dachte ich, also entweder Naked Cowboy oder Patrick Philadelphia. Schwingende Henkel. Was meinst du? Ja, schwingende Henkel. Hast du denn auch beschissen vorne? Ja. Den Fünfer Cash? Ist ja schon offen. Ja. Wir haben den vor uns versucht zu lockpicken und hatten nicht den richtigen, ich weiß nicht, wie das heißt. Also als wir kamen, war das Ding schon offen und haben dann auch gleich unterschrieben natürlich. Also wir haben betrogen. Oh, warte, da muss ich kurz nochmal Handy anrufen. Ja. Thorsten ist offen, kannst du mich eintragen? Wir hatten das Werkzeug von Agent Schmidt natürlich und seiner Pussy, da muss natürlich 5 Kilometer von uns nicht mal entfernt wohnen. Die treffe ich natürlich hier und machen für uns das Lockpicking-Schloss auf. Die haben es geschafft? Haben das Werkzeug gestellt. Die wollten das machen, aber einer wollte üben und den haben sie auch gelassen. Ja. Wir sind in der Zeit anmelden gegangen, so lange hat das gedauert. Ja. Kamen zurück und war es gerade offen. Ja, als wir da hinkommen, war, wie gesagt, jemand anders dran. Der hatte nicht das richtige Werkzeug. Da war irgendwie, was weiß ich, wie nennt man das, diesen Hobel? Ja, das habe ich noch nie verstanden. Egal. Agent Schmidt holt 2 Taschen raus mit 70 verschiedenen Pickdingern da drin. Ich weiß nicht, was man mit den ganzen Teilen macht. Der hat immer alles. Du musst nur hinter den Beinen bleiben. Kannst immer geil Caches abstauben. So, und dann hatten wir uns kurz überlegt, ob wir zum Auto gehen, weil Harib ist ja auch hier und ist ja bei der Feuerwehr. Wir hatten einen Flex haben am Auto. Ah. Akku getrieben, aber dann wollten wir erstmal ein bisschen locken, ein bisschen umsehen, machen wir nachher. Ich hatte auch gesagt, also eigentlich finde ich, das geht mit einem Bolzenschneider viel schneller als mit diesem schwachsinnigen Picking da. Ich halte von diesem Picken immer noch nicht. Weißt, wenn das Ding offen ist. Ja, die Frage ist, ob es wieder jemand zumacht. Aber das Schöne wäre doch, das habe ich die ganze Zeit gesagt, weil der macht ja auch diese Kurse hier, der das angebracht hat. Ah, und am Ende des Kurses ist die Quintessenz, vergesst alles, was ich euch erzählt habe, hier ist der Schlüssel. Dann kriegst du den Schlüssel, kannst dahin, gehst hin, schließt einmal auf, lockst, machst wieder zu, gehst weg. Weißt du, wie die Crowd da reagiert? Da gibt es Kurse für? Da gibt es Kurse für. Kostet das Kohle? Du musstest dich vorher anmelden. Das ist im Preis inbegrenzt. Okay, weil sonst hätte ich es echt eine Frecher gefunden. Ich habe dich übrigens angemeldet. Legen, wo man sich dann selbst Geld verdienen kann. Das machst du extra. Nein, ich habe dich angemeldet. Ja, nee, ist klar. Es gibt nämlich um 14.30 Uhr den Kurs Mystery lösen. Oh, super. Eine Einführung. Wollte ich gerade fragen, soll ich die Einführung machen oder soll ich die... Ja, Wir sind immer noch beim letzten Mal übrigens, bevor das jetzt hier, ne? Ja. Es gibt noch einen Wandercache wieder von NDR. Also ich habe mir entschlossen, ich werde überhaupt keine Caches mehr empfehlen, weil da laufen einfach zu viele Leute dann hin. Aber Wandercache schon, also sind so wenige, da kann man das machen. Das ist GC53XAR rund um den Kellersee. Wobei mir gerade einfällt, wir haben unseren Turmo-Inceptor heute nicht dabei. Wir müssen die Scheiße selber schreiben. Das finde ich überhaupt nicht. Oder wir schicken ihm vorab das File. Dass er es durchhören kann, genau. Ich glaube, diesmal werden wir dann keine Shownotes haben. Ja, mal gucken. Soll ich das jetzt aufschreiben? Nee, ich habe das ja hier mit drin und ich höre das dann nochmal. Ich muss das nochmal nachhören diesmal. Ich muss die Stücke ja zusammenschneiden. Also diesmal ist sowieso alles etwas aufwendiger. Das wird wohl 2-3 Tage dauern, schätze ich mal. Ich wollte die gerne machen von NDR, aber die liegen ja alle ein bisschen von mir, ein bisschen komisch staumäßig entfernt, sodass ich da leider nicht hinkomme. Kann ich verstehen, ja. Und dann lieber in die Lüneburger Heide gehe. Also lieber Dirk, wenn du das hörst, du hörst es, leg doch noch einen zweiten bei mir im Süden. Erzähl ihm das doch nachher, der ist unten. Ich habe ihn schon gesehen, da fiel es mir aber nicht ein. Da laufen sie alle rum, Louis Seifer, heute Morgen im Hotel schon alles voller Kescherhemden. Ich konnte auch nicht so viele Hände schütteln, weil ich musste discoveren. Ja, ich saß hinten, ich habe keiner gesehen, das war echt geil. Ich konnte alle vorbeiziehen sehen, Traveling Jack, Aeon, alle zogen, so. Keiner hat mich gesehen, war. Fand ich gut. Ich habe dich auch nicht gesehen, ja. Ja, ich saß gut. So, und das letzte vom letzten Mal noch zum Nacharbeiten, die T5 Challenge. Ja. Die da ihre 16 Bundesländer und 16 Events sich zusammenbetrogen haben, die haben die Challenge jetzt auch dicht gemacht. Also sie haben sie alle einmal gelockt und haben jetzt gesagt, jetzt ist ihnen das zu doof, da wurde wohl zu viel gemeckert, jetzt ist die Geschichte. Also das ist schon Comedy pur, das Ganze. Also muss sagen, in einer Art sind sie ja konsequent. Die hatten ja damals diesen Fake-Cash auch gelegt, alle gelockt und dann gleich wieder archiviert. Genau. Und das haben sie jetzt mit der Challenge sozusagen auch nochmal gemacht. Obwohl ich glaube, diesmal... Deutschen Kinder. Und nur die Deutschen. Und das ist ja Rassismus, was hier betrieben wird. Das ist wie gestern bei dem Vorevent. Ich habe ja auch mal kurz gelockt. Bratwurst, Bier und Blasmusik. Ich sage da jetzt nichts mehr dazu. Die haben hier aber sogar zweisprachige Ansagen. Also das Event ist echt klasse. Also bis auf dieses Buch vorlesen, das fand ich wirklich völlig abartig. Fand ich den Rest bis jetzt alles so gelassen, ruhig und angenehm hier. Ja, ich dachte auch, und alles entspannt und alle helfen dir. Ja. Wir gingen da so rum und sagten, wo sind jetzt hier die Vorträge? Dann lief da eine vorbei, ja, Vorträge sind im grünen Zelt. Ja. Kann ich euch hinbringen? Ich sage, nein, wir sind Geocacher, wir finden den Weg. Aber auch geile Location insgesamt. Ich weiß jetzt endlich, warum es nur 1500 Leute sind. Das ist wirklich dann voll. Aber die Location ist klasse gemacht von dem Event. Okay, und du kannst sogar schwimmen, wie ich hier sehe, weil ich gucke die ganze Zeit auf das Schwimmbad. Und wenn wir es ein bisschen wärmer hätten, so 30 Grad, ich glaube, dann wäre das hier echt frequentiert. Das sind gar nicht drin, 30 Stück. Ja, wir sitzen ja hier im Beachclub nahe dem Tippitapp. Wir können das Tippitapp dahin sogar sehen. Guck mal, da sitzt sogar die DRK-Rettungsschwimmer drin. Ja, die hat gesehen. Ich habe mir das auch drüben angeguckt. Da ist ja Beilwerfen und so. Also sieht spannend aus. Ich finde das sehr gut gemacht hier. Also es ergibt sich genau, wie ich das erwarte. Das war so ein ruhiges, gelassenes Event schon am Anfang bei der Anmeldung. Mit den Announcements und genauso geht das hier weiter. Ja, das gefällt mir auch. Wobei hast du es bei dem Ballwerfen mitgekriegt, dass sie dich gesucht hatten? Die brauchten noch ein Ziel. Nee, habe ich. Oh Mensch, das hätte ich ja zu gerne gemacht. Wieso fällt man das Wasser dann? Nein, man hat das Beil zwischen den Augen. Ach, Beil, ich habe Beil verstanden. Ich dachte, da gibt es noch einen. Ballwerfen. Ja, damals im Indianerland haben sie mit Beil. Ja, Hufeisen werden da oben auch noch geworfen. Ja. Also Indianer hatten jetzt auch nicht so viele Hufeisen. Und grillen kannst du auch, also an diesem Feuer da. Selber? Du kannst auf jeden Fall einen Stock reinhängen. Ich glaube, die machen da Marshmallows drauf. Okay, das kann ich und dann kannst du grillen. Eigentlich so ein Event. Wobei die Preise auch gut sind. Also 1,70 glaube ich für einen Softdrink, 0,2 oder 0,3 sogar und Bier 2 Euro. Also kannst du nichts. Nur musst du wieder so komische Gutscheine kaufen. Ich will jetzt nicht sagen Back to the Roots, weil das hört sich immer so doof an, aber das ist so. Das ist aber hier. Wie so ein Mega-Event auch mal sein sollte. Nicht zu sehr kommerziell, auch viel geboten. Ja, ich habe das gestern auch schon so gemerkt bei dem Vorevent, habe ich gedacht, irgendwie langweilig, fehlt was. Nee, man ist schon so von diesem ganzen mit Ringelpiez und Anfassen verwöhnt von anderen Events. Verwöhnt würde ich nicht mal sagen, gewöhnt. Aber eigentlich fand ich das gestern viel schöner. Das war mehr wieder, da musste man sich wieder miteinander unterhalten. Das stimmt, aber was ich bei den Events, aber das ist generell das Problem von Geocaching-Events, dass man unterhält sich dann immer in den Gruppen, die man auch schon kennt. Und dann kommen ein paar dazu, aber so eine richtige Durchmischung, das bei anderen auch. Das versuche ich auch immer mal wieder, aber es ist auch schwierig. Also du kommst zu den anderen auch schon nicht mehr, weil die auch schon ihre Gruppen gebildet haben. Also das finde ich mittlerweile, stimmt. Das hast du gesehen hier, Therapiegruppe noch was? Ja, die. Das sind ja bestimmt 20 Leute. In Frankfurt, da laufen auch noch rum, in Neon-Gelb, glaube ich, die das Frankfurt-Mega machen. Big Apple und Mega Switzerland. Ich brauche ja nicht sagen, welche von denen, aber die saßen zu dritt und hörten sich das auch an. Da hörte ich, aber so einen wollen wir da nicht vorher. Nicht wegschmeißen können. Den ging das mir auf den Keks mit diesem Buch vorlesen da, weil es echt einfach zu laut war. Ich soll er ja Werbung für sich machen, aber das ist mir zu cool, dicker Kommerz. Also, dann soll er sich da irgendwo in so ein Zelt setzen, wo auch die Coins und alles gibt und sich da eine Vorlesung machen. Das ist vielleicht auch verkehrt. War das Papa jetzt Geocachen oder Papa, was ist Geocachen? Irgendso ja, irgendwie, oder Papa schon wieder Geocachen oder irgendwie so. Und das ist ja meiner Meinung nach ein Buch, was sich auch so ein bisschen erklärend dran fühlt. Aber hier sind ja nun mal alles gestrahlt. Geocacher, ne? Das interessiert ihn nicht. Ja, er las auch einen Bericht vor, da ging es darum, was ein FTF ist und so. Und ich dachte, sorry, aber du bist hier echt verkehrt. Also das ist. Und dann gibt es natürlich noch Vorleser und Vorleser. Ich lese auch gerne, aber ich bin ein ganz schlechter Vorleser, wie wir auch schon gemerkt haben. Das ist er auch. Also da genau, bist du besser. Und ja, dann muss man sich halt jemand anders holen. Ja, das stimmt. So, was haben wir denn? Wir haben auch ein paar Themen. Wir müssen heute ein bisschen kurz fassen, weil wir machen heute mit Sicherheit keine 2 Stunden. So hält mein Akku nämlich gerade. Ich muss auch immer mal gucken, ob der noch läuft. Wir können auch nicht 2 Stunden machen, weil ich brauche Funde. Das und ich habe die Lab-Caches ja noch nicht. Ich hab übrigens, also, wir haben 3 Stück gemacht. War der Ausdruck vorne, ne? Nee, du hast dich getäuscht. Erstmal bei einem, 2 war der Text sogar drin. Okay. Und die anderen habe ich mir dann tatsächlich per Handy vorher auf dem Zimmer geholt mit WLAN, weil ich hier immer noch nur auf... Ich habe es dir in Evernote reingehauen, das alles. Ah, aber hätte ich auch gucken können. Aber ich habe mir dann, also die Frage gestellt ist auf Twitter, habe ich mir gedacht, das ist ja, eigentlich ist das ja blöd, ne? Weil ein bisschen Grenzregion, dann springt manches über und man hat keinen Empfang. Haben Sie das bedacht? Dann bin ich hier bei der Anmeldung und was sehe ich? Da hängen die Lab-Caches, da hängt die komplette Beschreibung. Unten waren auch ein paar Ausdrucke, die waren gerade alle, die wurden neu gemacht, aber du konntest auf jeden Fall abwürfeln. Also du hast immer die Chance, das Tang auch zu machen. Ich hatte im Ort nämlich nur Holländisch. Plötzlich hatte ich dann kurz Deutsch und da haben wir tatsächlich diese 3 bei uns, also ehrlich, 120 Meter Umkreis ums Hotel waren 3 Stück. Die haben wir dann gemacht und dann festgestellt, das ist tot langweilig. Sorry, also haben sie gut gemeint, ist ja gar keine Frage und viele freuen sich bestimmt auch. Ich fand das jetzt, ich gehe da hin, gucke mir eine Figur an, lese 4 Zahlen ab, tippe die ein, das war's. Hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Ja, das ist ja so ein temporär, soll ja temporär sein und dann, dass die Dose nicht ewig da liegt. Und ist eine Windmühle dabei, ist noch irgendwie so ein... Ja, aber was, mal reingucken. Aber das ist doch... Das Sightseeing so ein bisschen. Ja, kurzfristig. Das kannst du auch mit Multis, das kannst du mit Tradis, das kannst du mit allem machen. Also ich sehe den Sinn für einen Lab-Cache an der Stelle immer noch nicht. Ja, das ist, weil das Tippidorf ist ja ein bisschen außerhalb von, wie heißt das hier, Wachenheim? Wahlbeck. Übrigens, Wahlbecker Spargel ist sogar geschützt, habe ich gelesen. Ja, okay. Ja, das habe ich auch gesehen, als ich durchgefahren bin. Und so kriegst du die Leute auch nochmal ins Dorf. Guck mal, da kommen die Maskottchen ohne Kopf. Oh ja. Mach mal ein Foto. Wir brauchen ja auch irgendein Foto. Eigentlich müssten wir dazwischen stehen. Könnt ihr nicht mal hochkommen? Mal eben kurz winken. Aber so wie ihr seid. Nein, ohne Köpfe. Das kann man nicht. Wir nehmen ja nur Audio auf, kein Video. Okay, wartet. Jetzt mal winken. Die sehen irgendwie ein bisschen traurig aus. Ihr könnt wieder absetzen. Ihr seid live on air. So, das heißt, wir werden dann auch ein schönes Bild für den Podcast haben. Das ist müssen cool. Wir aber mit Köpfe machen, weil ohne Köpfe... Ja, mit Köpfe, das ist kein... Bist du jetzt auch kaputt? Also sie leben doch nicht, dass das einer da draußen falsch versteht. Wenn du als Maskottchen hier nicht parierst, dann wirst du geköpft bei Kornsbild. So. Was wollte ich bei Wahlbecken? So kriegst du die Leute auch nochmal in den Ort und die umgebenden Cafés, das ist ja sehr schön hier, haben vielleicht auch noch was das davon. Das muss ich mal, also dieser Ort, ich fand das echt ganz nett da. Wir haben zwar gestern nichts mehr zu essen gekriegt um 10, aber heute Morgen habe ich dafür gefrühstückt wie ein Schwein, echt. Also alles, was da war, hat mich reingestopft. So. So, wir wollen noch mal ein bisschen normale Themen machen, ne? Ja, wollen wir mal machen. Also übrigens, was du auch schon mal hattest, dass 2 Leute zum FTF fahren und das Logbuch signieren, der eine vorne, der andere hinten. Und ich dachte schon, man, ohne Jörg, gab es jetzt wieder bei GC53AYH, Motto Cache Teelichter nennt er sich, da war es das auch, ganz vorne, FTF, dann eine kurze Irritation, ja, FTF von uns, mit Beweisfoto. Und dann nein, ich wollte gerade fragen, aber haben sie es ruhig und gelassen, oder? Es war nicht so schlimm wie bei dir, aber es ist natürlich auch so, dass man sich fragt, hey, wie kann man den FTF machen, wenn ich den schon gemacht habe? Also ja, die Nachfrage kann ich sogar verstehen, aber jetzt, ich finde es schon immer so absurd, wenn man anfängt mit Beweisfoto und so. Wenn der andere dann sagt, nee, ich stand hinten drin, dann glaube ich ihm das schon. Ich meine, ehrlich gesagt, das ist ein Haken in GSAK, also. Es ist nichts Offizielles. Ja, das ist so... Ja, okay. Ich weiß auch immer noch nicht, wie die Lab-Caches dann jetzt funktionieren. Da bin ich mal sehr gespannt. Das muss ich erstmal zu Hause gucken, wie ich die DSAK dann sehe und so. Aber ist auch nicht wichtig, da ich die Statistik nur für mich selber baue, kriegt das eh keiner mit. Wollen wir mal eben, ich habe hier nochmal was, das hat der Martin auf Facebook gepostet. Becker Martin? Den Nachnamen, ich wollte nach den, ja, genau. Den nennen wir. Den Nachnamen wollte ich jetzt nicht nennen. Nein, Eastpack. Ich finde sowieso Cacher-Namen, das ist geläufigere. Also. Ja, und da ging es um den GPS Babel. Und da hat er mal ein bisschen aufgerufen, dass man auch zu spenden, weil es ist ja der Unterbau von GSAK. Das wusste ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, aber es gibt ja Leute, die sich damit auskennen. Und ja, Martin ist ja jemand davon. Ja. Und diesen Spendenaufruf fand ich sehr gut zu finden auf www.gpsbabel.org. Ja, zumal der nicht nur bei GSAK Unterbau ist, der läuft ja in, ich weiß nicht, zig Software, aber für zig Tools. Also Babel ist einfach... Das ist wirklich so das Grundframework, habe ich das Gefühl, fürs Cachen. Ja, und da steht halt ein Code dahinter, dann kann auch jeder mal bei PayPal 1,50 rüberschieben oder was verlinken weiß ich. Verlinken wir auf jeden Fall. In den eventuell vorhandenen Shownotes. Genau. Muss ich ja erst noch einen Interceptor schicken. Und nehmen wir auf. Also das ist es mir auch wert. Ich mache sonst keine ungern Werbung, aber dafür, das ist keine Frage. Der hat sogar den Programmierer genannt, Robert Liepe oder Lippe. Das ist Deutscher? Es wird so komisch geschrieben, hinten Lippe. Jedenfalls mit einem P, Liepe wahrscheinlich. Ork, aber dafür Ork, nicht auch nichts aus. Jetzt gucken wir mal nach. Yep. Ja, was haben wir noch Schönes? Sehr schön in den Nachrichten für Franken. Also gefunden ist das irgendwie auf www.maincoast.de. Das habe ich auch gesehen. Verlinke ich auch nochmal, sehr schön. Geocaching für Versager. Aber es ist mein Post. Mein, wegen Franken, der mein. Was? Ja. Erzähl's. Ja, M-A-I-N, ja genau, sollte man vielleicht dazu sagen. Hast du nicht völlig unrecht. Ich muss das mal gerade überlegen. Ich fand diesen Artikel zu geil. Da hat einer geschrieben, er hat jetzt auch von dem Geocaching-Hype gehört, hat sich mal ein Gerät geschnappt und ist mal cachen gegangen. Ja. Großartig. Und er fand scheiße. Das hört man derart selten, dass es einfach doppelt großartig war, fand ich. Das ist vor allen Dingen immer so schön, weil wir ja davon ausgehen, dass es gut ist. Ja, genau. Ja, es muss alles positiv sein. Und er schrieb so, war das langweilig. GPS gekauft, keine Einführung, einfach hin. Ja, schrieb ja dann auch, ich wandere dann lieber und kehre am Ende meine schöne Gaststätte ein, esse ein Stück Kuchen. Genau. Also wir werden es verlinken, also das werde ich auf jeden Fall verlinken, weil ich diesen Artikel einfach großartig fand. Das muss man auch gelesen haben, da können wir nur so drauf andeuten. Das können wir gar nicht erzählen, so gut war das. Oh, jetzt kommt man damit wieder. Ich kann es auch sitzen, ich kann auch zur Seite legen. Ja. Nehmen wir noch auf, aber ich kenne doch deine Stimme jetzt. Vielleicht sollte ich mal zu Ihnen gehen. Ja, kannst du auch. Warum? Ich kenne doch deine Stimme jetzt. Achso, die hören wir jetzt auch nicht. Sehe ich so hilflos. Aber ich sitze hier. Und ich dann habe siehst du, du bist schon wieder zweite Wahl. Ja, das ist... Was das? Abends liegt sie bei mir mit dem Hotelzimmer, das reicht mir. Und jetzt haben wir hier die 11.111 gemacht. Und ich bin ja neidisch auf www.nw-news.de. Da findet man das. Splitty macht die 10.000 voll. Es gibt also tatsächlich einen Zeitungsartikel, wo voller Stolz berichtet wird wie heißt der Splitty? Splitty. Steht da wirklich Splitty? Er hat wahrscheinlich viele Splitter gehabt. Splitty. Dass er seinen 10.000 Pfund gemacht hat. Das erscheint da tatsächlich in der Zeitung. Splitty ist schon beeindruckend. Ist in Deutschland oder wo? Ja, das ist hier westfälisches Schloss Holte-Struckenburg. Irgendwie die neue westfälische. Schloss Holte-Struckenburg. Naja. Da hat er seinen 10.000 Pfund gemacht und das wurde tatsächlich in der lokalen Zeitung berichtet. Jörg, und wir haben heute Nachmittag unser kleines Sit-In, dann kriegst du ein Espresso. Ja, aber und ich krieg keinen Ruhm aus der Mittwochszeitung. Ja, du bist ja auch falsch angezogen wie ich. Du hättest hinten theoretisch ganz Körperkondom, dann hätten wir... Ich habe vorne immerhin hier mein T-Shirt. Jörg, bitte wegschicken und den Stones-Ritzwinger. Okay. Ja, also immerhin, das kann keiner was mit anfangen. Uns haben sie, glaube ich, als Einzige nicht als Geocacher heute Morgen erkannt. Ne? Wir sind beim Frühstück, alle anderen mit Nummern, Trainingsanzug, Track me, all sowas, ja. Und einer war ganz begeistert von Louis Seif. Oh, der Micha, der weiß alles über Münzen und so. Ach, erst wollte ich übergehen, ich kenne ihn sogar, aber naja. Was, dem habe ich heute früh die Hand geschüttelt. Nein! Der ist sogar hier. Ja, echt? Ja, hat das auch geschafft. Der Hindenberger wird auch kommen. Und hat er auch gesehen. Jeder erzählte den, den könnt ihr mal anschreiben, den Micha, der weiß so eine Sachen. Jetzt wollte ich schon rübergehen und sagen, braucht ihr nicht, der ist heute auch da. Wobei, er heißt ja jetzt Micha. Das hat er schon richtig mitbekommen. Das haben wir ja schon. Wir haben auch seinen neuen Blog da verlinkt. Und als die Krönung dann von diesen ganzen... dass sich Leute das Cashen bezahlen lassen. Hast du das eigentlich mitbekommen? Das hab ich noch nicht. Ich darf jetzt mal nicht sagen, ich habe... Also, habe ich hier nicht drin, schade. Es ist jetzt, weil wir offline sind, kriege ich hier nicht klar. Die haben tatsächlich an einzelne Firmen, ich sage jetzt mal nicht, von welcher ich das jetzt gesteckt bekomme, das ist ja egal, die haben mir das mal weitergeleitet. Die haben die wirklich angeschrieben, dass sie letztes Jahr oder so die 16 Bundesländer gemacht hätten. Und jetzt wollten sie die 16 Bundesländer und 6 europäische Länder allein auf 24 Stunden machen. Das hat aber auch schon mal jemand gemacht. Ja, nee, das glaube ich nicht. Nee, das war die Länder-Challenge. Genau, die haben das jetzt praktisch kombiniert, ja, und wollen das machen. Und das kostet ja viel Geld und man braucht ja Benzin und Tablets und Vorbereitung. Mhm. Und jetzt suchen sie Sponsoren. Ist das dasselbe Team, was diese Wüstenrallye machen wollte? Und nee. Die das ja auch... Nein. Die kenne ich persönlich, da weiß ich, das war eine andere Geschichte, da kostet auch wirklich Geld. Die wollen jetzt wirklich nur diese Europa, das ist ja nicht mal eine Europa-Tour, das ist diese 24-Stunden-Tour einen Tick erweitert. Und das wollen die sich tatsächlich von Geocaching-Firmen bezahlen lassen. Dafür würden sie aber auch als Gegenleistung sozusagen, es gibt dann einen eigenen Internetauftritt von dieser Aktion und sie würden auch die Connections in der Community natürlich auch dafür nutzen, um dann Werbung für diese Firmen zu machen. Da haben sie argumentiert, wir haben schon PageRank 3 und haben 1000 Klicks in einem Jahr drauf. Gar nichts, aber dafür ein PDF mit Bildern und Route und Planung. Also, du glaubst es nicht, also ernsthaft. Also ein Battlebrief allererster Güte. Die wollen sich ernsthaft eine Cache-Tour aber das macht ja eigentlich, das macht ja eigentlich nur Sinn bei Firmen, die im Geocaching-Bereich aktiv sind. Ja, das sind echt. Und da macht es vielleicht durchaus noch Sinn, wenn es einen wäre und wenn man dann sagt, okay, hier ein Zehner. Nee, das war ein Massenmailing. Okay. Das haben also diverse Firmen. Also von einer habe ich es dann mal weitergeleitet, wir weiterleiten lassen. Und ich habe dann auch gefragt, ob ich es wirklich benutzen darf. Ja, darf ich. Weil die waren auch fassungslos. Weil sie sagen, also irgendwo, das ist nicht mehr zu das auch mit geistig normalem Verstand nicht mehr zu erfassen, finde ich langsam. Ich kann auch nicht anfangen. Irgendwer schrieb auch, glaube ich, es kam ja auch über Twitter so ein bisschen rüber, ja, und irgendwer schrieb da, oh Mensch, ich will morgen noch nach Eckernförde ein bisschen cashen. Also wenn ihr mir das bezahlt, dann packe ich mir einen Kleber aufs Auto. Ich glaube, ich habe mich mal mit den Shops unterhalten. Das ist ganz häufig so, ja, dass dann irgendwo schreibt, ich habe hinten hinter Putzemuckel habe ich ein Event. Möchtest du nicht mal irgendwas sponsern dafür? Dann habt ihr da auch Werbung. Und dann also hast du ein mit dem Event könnte ich das. Ja, aber ein Event, ein ganz normaler Stammtisch, wo 50 Leute kommen und dann ist eine Frage. Aber da kann ich verstehen, wie man, wenn man ein bisschen einfach gestrickt ist, auf die Idee kommen könnte, sowas zu machen. Aber ich kann nicht auf die Idee, ich kann es mir nicht erklären, wie man nur mit ein bisschen Hirn drauf kommen kann, ernsthaft Firmen anzubetteln, sie sollen mir eine Cash-Tour bezahlen. Das ist doch ganz einfach. Musst du zurückschreiben, machen wir gerne. Ich habe hier zu Hause noch 10 Sanifair-Gutscheine, die möchte ich euch gerne zuschicken. Ich habe auch schon gesagt, schreibt doch einfach zurück, uns geht es finanziell im Moment nicht so gut, vielleicht könntet ihr uns ja ein bisschen unterstützen. Nee, also das fand ich aber sehr absurd. Ich kann da nichts verlinken zu, aber ihr werdet ja vielleicht dann die Hörer irgendwann mal, wenn es um 16 Bundesländer und 6 Länder geht, dann wisst ihr, das ist tatsächlich unter Umständen gesponsert worden. Ist denn eigentlich, ist heute schon einer rumgefahren mit einer Dose, die du hier discovern kannst, also locken kannst und die dann wo ganz anders liegt? Nee, dieses Mal noch gar nicht. Also da wundere ich mich auch immer noch. Die Liste der Peinlichkeiten, dieser Artikel war der erste Artikel, der weit über 300 Aufrufe an einem Tag hatte. Also das scheint echt so einen Nerv getroffen zu haben. Wobei ich das gar nicht so negativ meine. Ich habe es ja auch nicht negativ geschrieben, sondern ich stelle es mal zur Diskussion, ob man nicht drüber nachdenken muss, ob das okay ist. Weil wenn alle, da meckert keiner. Da haben ja Hunderte unterschrieben. Man kann sich ja angucken, welche. Ich finde das richtig gut. Also ich finde es richtig gut von den Reviewern gemacht. Zum ersten Mal, die haben ja vorher schon eine Review-Note gepostet, ja, dass sie das prüfen. Das ist das eigentlich nicht so ist, das ist kein... Ja, der hat das sogar geblockt, der Reviewer. Und Groundspeak hat das wieder freigegeben. Und dann haben sie ihn aber doch wieder zugemacht. Genau, dann haben sie nochmal drüber nachgedacht ein paar Tage und dann hat Groundspeak selber auch gesagt, nee, Moment, jetzt haben wir es begriffen, das wollen selbst wir nicht. Das ist aber auch doof, oder? Wenn du Reviewer bist, machst du das eigentlich nach den Guidelines zu, dann ja, bist du aber und dann macht es Groundspeak wieder auf. Da würde ich aber auch eine schöne Note mal reinschreiben, sagen, lest mal eure eigenen Regeln nach. Fand ich auch ein bisschen unangenehm. Wobei ich finde es gut, dass sie die Logs nicht gelöscht haben. Weil für mich ist das jetzt so eine Liste der Peinlichkeit. Sorry, aber wer da draufsteht, hat eigentlich bewiesen, dass er mit seiner Statistik eben scheißt. Also ich kann keinen einzigen, der da drin steht, kann ich noch irgendwas abnehmen, wenn er mir was von Statistik oder was er alles Tolles gemacht hat, erzählen? Das in dem Falle nicht, weil in dem Falle war das ja auch teilweise eine kleine Kiste da und es war ja offensichtlich am Cache auch zu sehen, dass der da nicht hingehörte. Ja, das hat er ohne auch so gesagt. Und wenn ich ihn lock, fällt es mir spätestens auf. Also schlimm ist es aber, dass es so eine geile Nummer ist. Das ist ja die GC 50.000. 50.000, ja, so eine richtig besondere und Nummer. Nummer fällt dann an sowas. Ja, die ist in Müll geschmissen worden, sozusagen. Schlimm, was macht der denn? Guck mal, der taucht, guck mal, was der da anhat. Wow. Ja, prima. So, das ist ganz wenn dem jetzt, guck mal, das ist wichtig. Wenn dem jetzt so eine Wasserpistole in die Hand kommst, kannst du dich auf James Bond. Obwohl, mit dem Anzug würde ich jetzt auch baden gehen, aber ohne nicht. Das du musst über das Mega-Leben lesen. Ach. Wir müssen übrigens, ich habe meine Lokstempelfunde auch verteilt am Info. Jeder kriegt zusätzlich zu seiner Anmeldung noch einen Lokstempel mit meinem Nickname drin. Und dann Bullshit mit 11.000. Darf er nicht loggen. Scheiße, ich sehe gerade eins, was tatsächlich nicht gut funktioniert, ist in Evernote. Ich habe eigentlich nur die Hauptseite. Wenn ich jetzt auf die anderen Sachen verklicke, kriege ich das nicht. Weil du im Flugmodus bist. Nee, ich kriege die Verbindung sowieso. Ich dachte, das wäre alles offline. Also. Es gibt auf jeden Fall noch eine Seite. Das kriege ich aber aus dem Kopf auch noch zusammen. So senil bin ich noch nicht. www.geocaching-dialog.de. Nochmal www.geocaching-dialog.de. Die beschreibt so, wie man, was man so machen soll, also Regeln, gewisse, was man einhalten soll. Und da kam natürlich schon wieder ein großes Lob und alle, super. Ja, schön. Und ich frage mich, die nutzt keiner. Die das nutzen, die haben genug Menschenverstand, dass sie sich sowieso so benehmen und die anderen kommen da nicht hin. Ich will das denen gar nichts Böses, aber sorry, wofür macht man so eine Seite? Die ist einfach, sorry, das hat in meinen Augen einen Effekt von 0,-7. Aber ist okay, ich meine, sie stört wenigstens nicht, von daher. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie dieser Geocaching Rheinland e.V., der sich jetzt gegründet hat, um das gegen das Geocaching-Verbot. Hör auf, da habe ich schon böse. Da ist KS. Ja, wieso? Man kann ja seine eigene Meinung dazu haben. Ja, ich aber einfach nur Bullshit. Süd wurde gleich, ich kriegte gleich erstmal zu hören, wenn man nur Leitplanken-Kurs machen will, dann kann man nicht machen. Ich habe dann auch gesagt, bleib mal ganz ruhig und nicht gleich beleidigen werden, nur weil ich so einen Verein trotzdem Schwachsinn finde. Weil, sorry, ich kann diesen Verein in dem Moment schon nicht ernst nehmen, wo er immer wieder mit so Überschriften arbeitet, wie Geocaching soll in Köln verboten werden. Das ist einfach Schwachsinn, das stimmt nicht, Punkt. Genau, und so arbeitet er ja auch, ist tatsächlich so. Geocaching-Verbot in Köln, Fragezeichen, ja, bisher. Unterstützung ist gefragt, werde Mitglied in dem Verein und wir schaffen es. Und dann heißt es, ja, aber da steht ja dann drin im Text, dass es nur das ist zu spät, die Überschrift ist es. Ja. Das wissen die auch ganz genau, das nutzen die auch ganz genau aus. Also sorry, ich finde das immer noch völlig daneben. Also diesen Club, solange der so auf... Und wenn ich jetzt eine Behörde bin und diese Überschrift lese, in dem Moment ist der Verein für mich kein Ansprechpartner mehr, nicht ernst zu nehmen. Wenn ich diese Überschrift lese und den Gesetzestext oder den Entwurf kenne, um was es da geht. Genau, dann sehe ich schon, okay, die wollen eigentlich überhaupt nicht argumentieren, die wollen nur Stimmung machen. Eigentlich wollen sie erstmal Mitglieder haben, weil ein Verein dreht sich auch durch Mitglieder. Ja gut, aber der ist umsonst, also das ist... Noch. Das will ich gar nicht, den nicht unterstellen, aber der Einzige, der das bis jetzt vernünftig auf den Punkt gebracht hat, was da eigentlich passiert, ist Tünnis. Der war in irgendeinem Podcast, ich glaube sogar in dem Hamburger Podcast hier von, wie heißt der, Podcash? Mit der roten Mütze? Ich glaube, da war er, ich glaube, da hat er das erzählt oder woran, ich weiß nicht, ich höre nicht mehr so viele. Irgendwo habe ich ihn jedenfalls gehört, da Tünnis das einfach mal auf den Punkt gebracht, worum es eigentlich geht. Und zwar wirklich sachlich, das muss man ihm da an der Stelle genau unterschreiben. Der hat ganz klar gesagt, es geht nur um bestimmte Plätze und wenn man jetzt, da kann man auch nicht mal gegen angehen, weil das, was die da vorschlagen, ist eigentlich vernünftig, bis auf vielleicht die Baumhöhlen, aber insgesamt ist das vernünftig. Und man muss einfach mal gegen die Argumentation, wenn überhaupt, angehen, weil die behaupten, die würden immer in Baumhöhlen liegen. Also die haben die Begründung war scheiße. Der Ansatz, den die Stadt da hat, dagegen ist nicht zu sagen. Also sorry, aber es ist einfach so. Und ich, was soll ich dazu sagen? Da ist vielleicht auch Tünnis der richtige Ansprechpartner als offizieller Vertreter von Groundspeak als Volontär sozusagen und nicht im Geocaching-Verein, der sich jetzt gründet. Ich weiß nicht, ob die da auch Mitglied sind. Nee. Und vielleicht ist vielleicht wollen sie einfach zeigen, wie viele Leute da sich damit beschäftigen. Das ist ja okay alles, was ihnen fehlt, ist einer, der so wie Tünnis das gegenüber den Behörden sachlich formuliert und argumentiert. Du kannst gegen Behörden nicht mit diesem schwarzen Stimmung machen kommen. Dann interessiert die das gar nicht mehr. Warum auch? Das kann ich wirklich an deren Stelle auch sagen. Komm, lass mal. Ja, im Regelfall sitzt da in der Behörde vielleicht auch tatsächlich noch ein selber, der geocacht und hat sich das einfach mal angeschaut. Genau. Und das sagt, also die Ziele sind an sich vernünftig, sind nur zu allgemein formuliert. Ja, halte ich auch für äußerst gewagt, diesen Verein. Aber im Moment ist das auch wieder mit diesem Stimmungsmachen. Da hast du diesen Artikel im Spiegel Online wieder gesehen? Oh, der war über den Gründer Jeremy Irish. Ja, also da hat kein Journalist, sondern hat irgendein Arschloch geschrieben, der einfach was gegen Jeremy hat. Die Quintessenz war, der macht mit Millionen mit Geocaching. Ja, aber so haben sie es ja noch nicht mehr geschrieben, sondern die haben es nur erklärt, der macht mit der Arbeit von anderen Millionen. Ja. Und ihr größtes Problem ist, sie möchten irgendwas elektrisch noch in ihrem Hauptquartier haben. So haben sie es am Ende hingestellt. Genau, und am Ende dann nochmal ein bisschen, das sind Amerikaner. Und ja, ja, der Artikel war eine einzige Schande. Ich meine, ich werde der Letzte der Groundspeak-Schützen, um Gottes Willen, die machen genug Mist. Aber der Artikel war so armselig, das hat mit Journalismus so, also ich glaube, das ist Spiegel Online. Ja, Spiegel Online, dann kannst du heutzutage als freier Autor, glaube ich, auch was posten. Ja, das ist aber das RTL2-Niveau, also Spiegel maximal. Online also, ist oft, je nachdem, wo du bist, RTL2-Niveau. Ja. Hast du das mitgekriegt, was jetzt hier gerade kam, weil wir jetzt nochmal zurück zum Geocaching-Verbot und so weiter kamen, in Amerika? Offizielle Anweisung. Ich kann so am Mikro. Danke. In einem Bundesland oder Bundesstaat, State, ist es ja da, dass dann die Geocaching müssen für alle ersichtbar sein. Es darf keine Premium-Caches geben. Das ist ja völlig. Ich kann es jetzt nicht aufrufen, weil wenn ich online bin, also kann das Ding. Ja, per Dekret. Ist auch so, soll so ein Dekret werden. Ich weiß nicht, ob es durchgekommen ist, weil ich jetzt nicht auf die Seite komme. Das könnt ihr. Nein, nur zu 2 Meter, danke, das ist gerade am Mikro. Und das. Also das ist von Groundspeak, sein? Nein, nicht von Groundspeak, von, was weiß ich, State Police oder so, Stadtverwaltung. Ich kenne mich da drüben das nicht aus. Eine Vorschrift, wie Geocaches zu liegen haben, das mit offizieller Permission sind. Und ein Absatz darunter zur Diskussion gestellt, also das ist auch in einem amerikanischen Blog aufgetaucht. Geocaches dürfen nicht Premium, also keine Premium-Geocaches sein, sondern müssen für alle ersichtlich sein. Hintergrund ist, dass der Account, dass die sehen und zugreifen können. Ja, ist ja Schwachsinn, kriegen sie einen Premium-Account umsonst von Groundspeak. Ja, deswegen steht zur Diskussion. Ist mir nur zwischenzeitlich mal aufgefallen, verlinken wir, fand ich sehr interessant. Ja, das ist spannend, das musst du mir dann schicken, ja, damit ich das mitbekomme. Weil das fand ich vor allen Dingen super interessant, weil das natürlich eigentlich die Geschäftsidee von Groundspeak auch ein bisschen angreift. Ja, völlig. Also muss Groundspeak extrem dagegen argumentieren. Die greifen denen in das Geschäft ein, das kann er gar nicht. Also das halte ich für völlig absurd. Ja, die haben es auch schon mitgekriegt, dass du mit einem Premium-Account manchmal problematische Caches versteckst. Ja, aber also, boah. Also, wir haben ja, es geht auch, passt gut dazu als nächstes, es geht auch mit Geocaching in Ingolstadt. Schnitzeljagd um den Baggersee. Das war im Donaukurier, verlinken wir dann auch wieder. Da ging es darum, da hat die Stadt das genau andersrum gemacht. Eben nichts verbieten, sondern sie hat gesagt, wir machen einfach mal einen Cache, so wie er sein soll, und sonst könnt ihr den auch machen. Das nenne ich mal Zusammenarbeit. In die Richtung muss das viel mehr gehen. Aber ist das nicht dasselbe wie diese Geotouren? Mal abgesehen davon, dass sie manchmal von der Sparkasse gesponsert werden. Aber das ist ein bisschen absurd. Aber wobei ich immer noch nicht weiß, ob die Geotour wirklich was Schlechtes ist. Ich muss mal eine machen. Ich glaube, die Idee finde ich immer noch nicht abwegig. Wenn die gepflegt sind, ist mir doch egal, wer die liegt. Soll die Stadt die doch legen? Von mir aus gerne, hunderte. Ich sehe so eine Geotour so ähnlich wie diese Lab-Caches, weißt du? Also die können für die Stadt einen Vorteil haben. Lab-Caches verschwinden ja dann wieder. Haben sie also nur für dieses Event. Ja, das kriegen sie die Leute rein. Jawohl, das ist gut für Events. Das ist nicht gut, aber du wirst nicht mehr drum rumkommen. Guck dir mal an, was hier die normalen Caches. Guck dir den Lockpicking-Cache an. D5. Machen heute mal eben 5000 Leute. Leg nur deinen Finger in meine Wunde, bei uns war noch zu. Nee, aber ist ja so. Das machen heute über 1000 Unterschriften, kriegt der, und keiner hat den davon geöffnet. Außer der Die Frage ist, ich weiß nicht, ist das auch ein Lab-Cache, oder nicht? Und nee. Ist ja offiziell? Nee, hängt also das ist nochmal ein Tradi. Also weiß ich nicht, ich habe ihn als Tradi und ich habe ihn vor ein paar Tagen noch geholt. Ich habe ihn gar nicht drauf, weil ich D5 ausgeschlossen habe. Aber siehst du, so das ist ja der Fehler. Ja. Gerade auch hier kannst du abräumen, so schlechter Statistiker. D5. Okay, ich habe noch was bei den Geolemmingen gefunden, was ganz interessant ist für unsere Lost Place Fans, weil die waren im Hilfskrankenhaus Gunzenhausen und haben das mal Gunzenhausen. wir müssen auf jeden Fall WLAN haben. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, das mit Internetverbindung ist echt schwierig. Und haben das mal schön fototechnisch dokumentiert, wie es da aussieht. Sehr interessanter Bericht. War der Zutritt erlaubt? Fotos ist ja immer so eine Sache. Weiß ich nicht. Ja, also möchte ich jetzt, wahrscheinlich war er erlaubt. Natürlich ist er erlaubt, sie haben noch eine Genehmigung für den Cache, der ist doch veröffentlicht. Das ich weiß nicht, ob das ein Cache war, sondern das kann auch ein Besuch sein. Also auch so ein Lost Places werden ja auch Geschichtsforscher und hin. Also das macht mir ja eh viel mehr Spaß. Ja, also, packen wir einen Link mit drauf, keine Frage. Kann man sich mal anschauen. geolemminge.de, muss man auch mal wieder erwähnen. Ja? Das ist so spannend. Ich habe immer gedacht, wozu machen wir überhaupt diese Show? Das guckt ja sowieso keiner an. Jetzt, wo wir endlich mal einen richtigen Blog haben seit November, kann man das ja auch mal gucken, was was geklickt wird? Nee, also die Chancen sind echt wichtig. Da sind viele Leute, die da scheinbar drauf anspringen. Also von daher, wenn wir damit einen Service leisten können, machen wir es ja gerne. Das Schöne ist, du kriegst auch Response. Du kommst dann auch manchmal von da, siehst ja die Response. Ja, die Referrer sind drin, relativ dünn immer, aber ich finde die Referrer daher interessant, wenn von anderen Blogs auf unseren gelinkt wird, gucke ich schon mal nach, ob wir den auch verlinken, weil wenn die so fair sind, uns aufzunehmen in irgendeiner Form in ihrem Blog, dann will ich die bei uns auch in dieser Blogliste haben. Und das gucke ich immer mal rein. Das ist ganz spannend, ja. Und dann kam ja wieder, wo du das hattest mit dem GC 50.000. Ja. Dann war ja wieder, ab und zu gucke ich aber ins grüne Forum und dann kriegt man einen Tipp, was man sich angucken soll. Da gab es dann erstmal unter der Überschrift illegale Logbücher auf Mega-Events. Das ist sowas, wo ich den oder den Thread-Schreiber immer mal anrufen möchte und sage, so jetzt erklär mir mal, was illegale Logbücher sind. Ehrlich, also das ist illegal. Das heißt, die verstoßen es gegen das Gesetz. Ja. Also die Formulierung ist schon absurd doof. Du musst auch in einem grünen Forum eine schöne Thread-Betreffzeile haben, damit die Leute auch draufklicken. Du kannst ja jetzt nicht fragen, was haltet ihr davon, dann geht er unter, sondern muss dann richtig gleich wumm. Ja, also aber das ist so schade, dass das dort untergeht. Ich finde das so schlimm, es wird echt nur noch die Überschrift gelesen. Das ist so, hast du den Text durchgelesen? Da ging es doch, war das Thema dieses 50.000er? Das war das ja, da ging es darum, dass dieses Logbuch geschrieben wurde und dass das ist ja nicht in Ordnung und illegal. Wo ich immer so sitze und denke, boah, halt doch die Fresse, klärt das doch wie Männer, geh hin, hau mich aufs Maul oder ignoriere das und lass das. Also ehrlich. Ja, da muss man nochmal differenzieren, weil da hat der Owner nämlich das Logbuch selber hingeschleppt. Ja. Und es gibt ja auch so, dass sich irgendjemand das Logbuch mal eben ausleiht oder einfach kopiert mit der GC-Nummer. Das war ja in Prag, genau. Das war schon frech genug. Und dass jetzt die Owner aber die selber schon mitbringen, das finde ich jetzt langsam wirklich völlig absurd. Also, und das finde ich, hinter uns sitzt übrigens Team Benito. Viele Grüße schon mal. Team Benito, wir brauchen auch so. Also, Jetzt habe ich auch verstanden. Deine Mutter schreibe ich mir hin. Ja, guck mal, das ist sogar gut. Wir wollen ja heute kurz machen. Ich habe auch nur noch eigentlich, die werden wir dann auch verlinken, wieder interessante mobile Toiletten, hat Eastpack mir geschickt, nachdem wir ja schon mal dieses komische Pub-Club-Klo hatten. Es gibt also noch ein Einweg-Urinal für Frauen. Das muss uns Eastpack erstmal nochmal erklären, warum. Nee, das habe ich mir angeguckt, weil ich mir nicht so vorstellen kann. Aber Eastpack hat dir den Link geschickt. Ja, genau. Dann muss man sich ja natürlich fragen, wieso hat das gefunden? Genau. Was er da sucht, das ist ja nicht nur ein Link. Das stimmt. Das ist also im Prinzip ist das eine Plastiktüte. Also ernsthaft, und mit Verschluss oben, also was anderes ist das eigentlich gar nicht. Das gleiche gibt es ja nochmal als Einweg-Urinal für Männer. Ja, das ist aber diese Röhre. Nee, also er hat einmal www.ladyback.de, das ist so eine bessere Plastiktüte. Ja. Das ist das Einweg-Urinal für Frauen. Dann gibt es noch www.roadback.de, das ist Einweg-Urinal für Männer. Ja, aber das ist wie so ein kleiner Schlauch aus Plastik, den hältst du dir dann davor und dann kannst du das natürlich definieren, wo es reinfließen soll. Und dann gibt es noch den Superback, das ist im Prinzip eine dreifach so große Plastiktüte. Auf www.campingtoilette-superback.de für die ganze Familie. Oh, jetzt haben wir echt gewonnen, glaube ich. Ja, jetzt. Aber wir kommen die Hunde sind für die ganze Familie, wie ist denn das jetzt gemeint? Da würde ich aber immer versuchen, der Erste zu sein. Zwei halten und einer sitzt. Also die Themen, guck mal, hat auch nicht so viel. Es hat sich gar nicht so viel getan. Und die besonderen Loks lasse ich jetzt mal außen vor, weil ich die eh nicht aufrufe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch ein paar Themen, aber wir können die nicht machen, weil ich da nur den Link, weil ich so clever war, immer nur den Link reinzusetzen und mich jetzt frage, um was ging es denn da eigentlich? Das wird auch zu laut jetzt, das kriegt das ja nicht mehr vom Mikro runterhin. Zwischenfazit bis jetzt? Geiles Event, also mir gefällt hier oben sitzt man auch richtig gut. Es wird auch voller, wenn 10.000 laufen eine Menge. Ja. Jetzt haben wir 10:10, jetzt können wir noch mal schöne Runden drehen und dann geht es ja auch bald, ich weiß gar nicht, wo wir losfahren müssen. Ich muss mir noch die Adresse raussuchen, wo wir hingehen und unseren kleinen Espresso und den Kuchen zu uns nehmen. Ja, halb drei müssen wir dann auch langsam los. 2 Stunden geht's schon. Ja. Ich habe gerade noch den Hatti von den netten Leuten gesehen, der hat hier die Wasserversorgung der Eventhelfer übernommen. Der hat uns, Stefan haben wir vorhin gesehen, der hat da ausgegeben. Der sind doch von netten Leute. Hat ihr doch einen Account? Nette Leute, wie meinst du jetzt? Zwei heißen doch nette Leute. Ja, mein. Ich, ja, Mädel und Mann, die heißen auch, glaube ich. Das ist meiner Meinung nach. Hat ihr einen eigenen Account? Der heißt, den habe ich nämlich mal verwechselt. Ich dachte nämlich, als ich in Göttingen auf ein Event gegangen bin von Hatti, ja, habe ich jetzt Hatti erwartet. Hatti ist ja nun etwas breiter. Und dann kam mir der Hatti aus Göttingen entgegen. Ich dachte, Rest von dem Gebiet. Und hast gleich gesagt, hast du abgenommen. Genau, da wurde mir dann klar, da hast du wohl was verwechselt. Nee, die heißt, deswegen weiß ich, dass er hier auch hat, die aus. Hier, muss gleich mal fragen. Und nette Leute ist Stefan und ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen. Vorhin habe ich den auch zu dir gesagt, halt hier. Ah, wie hieß sie denn? Scheiße. Jetzt mein Namensgedächtnis so gruselig. Und ich weiß genau, wie sie heißt. Ja, aber das war doch eigentlich, war das nicht so ein Dreierzusammenschluss? Aber das kann sein. Aber das ist dann, glaube ich, eher so, also sie treten nochmal unter dem gemeinsamen Account sozusagen irgendwie auf. Aber hat die einen eigenen Account, die beiden? Habe ich jetzt mal ganz bescheiden. Also das ist jetzt nicht Podcast, sondern das sind irgendwelche Leute. Die Fans laufen uns herum und jubeln uns zu. Deswegen machen wir, glaube ich, Schluss. Gucken mal, vielleicht finden wir noch ein paar Stimmen unterwegs und sonst nochmal im Café. Aber hier hat es keinen Sinn mehr. Es wird einfach zu laut jetzt hier. Alles klar. Bis später. Yo. Ich drücke jetzt mal auf und lass es einfach ein bisschen laufen. Da können die Leute mal zuhören, was beim Hörertreffen. Was da so geredet wird. Ja, es läuft jetzt richtig. Gleich lachen mit euch noch gut, das ist gute Einleitung. Und das Kugelmikrofon nimmt auch rundum auf. Ja, hauptsächlich natürlich nach vorne und hinten. Ja, aber Nina, guck mal, das ist mein wichtiges Teil. Erzählt mal hoch. Sie spricht jetzt von mir, nicht vom Mikro. War doch so gemeint, oder? Du musst jetzt Ja sagen, laut und deutlich, ja, damit man das auch hören kann. Ich wusste sowieso mal sehen, ob man das mal verwerten kann oder ob man das einfach. Guck mit dem Vogel da hinten. Kann ich von dem geilen Teil mal ein Foto machen? Ja. Mit diesem Nervvogel da hinten. Der ist aber ganz schön groß hier. Ihr könnt jetzt lästern. Jetzt könnt ihr richtig lästern. Das geht auch live. Sowas mögen wir. Und gut über andere Kescher ist überhaupt sagbar. Okay, das polarisiert dann auch mehr. Das steigt die Ja, absolut. Ja, obwohl der weiß ja vorher nicht. Zuletzt sind es ja ein bisschen weniger geworden, glaube ich. Aber ich kann das mal ganz schnell daraus. Ja, die sind zu mir gewandert. Das kann sein. Jörg, wir glauben nicht, dass das Teil an ist, weil du ja nie auf die Aufnahmetaste drückst. Ich kann das auch nicht sehen. Ich glaube, das ist auch wieder aus, weil der Akku alle ist. Nein, der zeigt noch mal. Das war wirklich scheiße. Aber wenn du in so einem Tisch so Ruhe haben willst, dann stellst du das Teil hier mit es an. Ja, das stimmt. Nee, der ist an. Ja. Das funktioniert, ja. Ich weiß nicht, wie lange er noch läuft, weil der Akku ist auf eine Zündung. Wir nehmen jetzt so ein bisschen Akku auf. Hatti schon gefragt, der kann uns ein bisschen was zum Event erzählen, wie er es so findet. Hatti, magst du? Ja. Statement zu erzählen, was ist dein Eindruck so? Gut. Also, man muss sagen, wir als Helfer sind ja eigentlich nicht so wirklich beteiligt. Wir machen da unsere 3-4 Stündchen Schicht und das war's dann so, aber von der organisatorischen Seite her muss man sagen, echt großes Kino. Also haben echt gut gemacht. Ich habe gesehen, was so ein Getränkewagen durch die Gegend gekarrt. Ja, genau, das war Saftschubse. Saftschubse, da waren 2 10-Liter Fässer Bier drauf. Die wollten ihm erst die Steaks geben, aber dann haben sie ihm nicht getraut. Nein, also das fand ich. Die haben sie ihm gegeben. Sind nur nie angekommen. Nee, also das fand ich echt eine gute Sache. Also für die Helfer gab es dann auch Getränke. Hat man so einen großen Kühlwagen stehen mit jede Menge Apfelschorle und Wasser drin. Und dann gab es halt den Bollerwagen und damit wurde dann halt übers Gelände gefahren und die fleißigen Helfer dann wurden versorgt. Nee, wir haben es gut aufgebaut. Genau, das haben wir vorhin auch besprochen. Wir fanden das nicht nur, weil wir jetzt hier an Schlagdistanz sitzen. Eins der schönsten, schön entspannten Mega-Events. Ich war wirklich sehr entspannt. Also auch der am Anfang, wie nennt man es, die Akkreditierung, das war alles locker. Schnell für so viele Leute, die da standen. Ja. Da waren aber auch genug dran. Waren auch reichlich, ich weiß nicht. Also, 5-mal für Deutschland und dann noch mal nach Nationalitäten. Ja, auch nochmal. Auch nochmal international, genau. Ja. War schon cool. Ja. Ja. Fahren habe ich nicht getrunken. Die Äpfel da fahren. Ist so ein bisschen weg zu Roots-Event auch so. Ne? Es ist nicht so viel Halligalli und Hat mit Kiez mit anfassen. Ist das, ja, genau. Das gab es auch. Ja, hab ich verpasst. Meet and Greet. Das war ja. Ich saß ohne, man konnte sich ja da so verkleiden als Indianer und als Cowboy und ich saß da oben ohne drauf und hab gesagt, anfassen 3 €. Mit minus 10 € bin ich dann vom Wagen gestiegen. Nee, danach waren alle gegangen. Ja, war frei. Also beim Auskleiden plötzlich. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Du hattest nur nicht so ein schönes T-Shirt. Das stimmt. Es gibt ja hier die grünen und die roten. Die T-Shirts kann doch nicht jeder tragen. Die Farbe ist schon sehr... Also es gibt die roten, die roten Shirts, das waren quasi die 16 Hauptorganisatoren. Ja, die standen auch immer nur und guckten, das habe ich gesehen. Die haben meistens ganz viel rumgefunkt. Und ja, die grünen halt, das waren halt die Helfer. Und die orangen und die schwarzen waren die halt frei wo zu kaufen waren. Wo der Buchvorleser jetzt hin? Der Buchvorleser? Der hat den auf die Bühne gelassen. Der hat einen grünen Laden gehabt. Ich darf ja so reden, also mit Kind, die Kamera, ich komme zu schnell wieder her. Also der ging mir ehrlich gesagt 5 Minuten fand ich okay und dann ging er mir langsam auf den Weg. Ja, das ist halt ein Kescher, der kommt hier aus dem Kreis Viersen. Ist der mit in der Orga? Nein. Der hat nur da die Lesung gemacht. Der ist im Moment aber auf sehr vielen Events schon unterwegs, um da. Schweiz war ja wohl auch, oder? Genau, was? Um da sein Buch halt vorzustellen. Verkauft sich das ernsthaft? Ist, glaube ich, soweit ich weiß, ist es jetzt schon mal nachgedruckt worden wieder. Die Frage darfst du gar nicht stellen. Es verkauft sich alles. Ja, das stimmt. Da schreibt Geocaching Buch drauf und alle kaufen es. Ja, das ist halt nur bei der Schwester war es für Kinder. Ja. Der sitzt neben mir. Ja, 90% auf der Tribüne und sagt zu mir, wir kennen uns doch irgendwo her. Und nicht so, scheiße, woher denn? Von EOP in Kaltenkirchen. Ne? Ich hatte so, hast du endlich mein Buch gekauft? Und ich so, nö. Nee, aus dem Internet kostenlos runtergeladen. Das verbrauche ich nicht. Ja. Und ist das mit den T-Shirts so wie bei Star Trek? Die Roten überleben? Ja, ich denke die Grünen. Okay. Weil die Grünen haben ein stressfreieres Leben. Ja, ich glaube, die Blauen. Ein paar Stunden seid ihr durch und dann. Ja, ja, also wir hatten jetzt 3,5 Stunden Dienst, in Anführungszeichen, und das war schon war, also zumindest in dem internationalen Zelt auch recht locker. Ne? Also, du warst international? Ja. Ja, was sonst? Wie viele Helfer waren da? Französisch, Spanisch. Also ich schätze mal, Helfer dürften also locker 30 Stunden. Was willst du hier? Weil man sah ja so viele grüne T-Shirts. Durch die gesagt, ich muss sie so auf Nachschub holen im Getränkewagen. Irgendwer sagte das noch, wenn du irgendwo stehen blieb, so kurz guckte, so kam sofort einer, aber die ging das doch auch so. Also ich fand genau, wir haben gefragt, was im Grünzelt war. Ja, das war so eine Herzlichkeit, die hast du nicht überall. Ja. Bei Miet und Griet zum Beispiel das Einzige, was das ist halt der Niederrhein. War die Bedienung und so, die waren da echt krass. Wir haben ein bisschen warm gemacht. Das ist auch die Mentalität des Niederrheiners. Ja, aber warum reicht das nicht bis nach Holland? Alles nette Leute. Du meinst, die Orga war auf dem Meet and Greet pumpig oder die Bedienung? Nee, die Orga war top. Das war aber Holländer, oder? Aber die Bedienungen da in dem Laden, die waren zum Teil, die da Bier ausgeschenkt haben. Ja, die waren nur hin. Die rühmen sich damit, dass sie dir Bier verkaufen, weil du probieren darfst. Ja. Und fragte, kriegst du dann einen so ein Bier da und das war's. Also der war überhaupt nicht interessiert und sowas. Nee, natürlich nicht. Du kommst ja aus Deutschland. Und das macht natürlich daran liegen. Ja, also, das hat mich nicht überzeugt. Wenn du jedes Gespräch mit anfängst, wie oft waren wir Fußball-Weltmeisterschaft. Dann hast du da verloren. Meinst du? Gerne. Bitte. Erstmal nicht, nein. Aber ansonsten ja von der Location war es schon schön da gestern Abend. Ne? Hier die Location. Ja. Alleine mit dem Parken war ja schon klasse. Ja, endlich mal keine Parkplatzprobleme. Du konntest gemütlich nach vorne gehen. Genau. Ich fand die Musik so toll. Nächstes Mal lässt du dir das Lass mal vom Tisch wegnehmen. Heike möchte gerne das Mikrofon haben. Ich guck dann immer so. Die Live-Band haben wir leider verpasst. Ja, da musst du ein bisschen, du weißt ja, Redeanteile müssen erkämpft werden. Laut und deutlich. Also was mir an dem... Nimm mal die Handys vom Mikrofon. Oh, jetzt sabbelt der dazwischen. Jetzt haben wir endlich jemanden und jetzt sabbelt der dazwischen. So, blende mal Tracer aus, machen wir so. Also was mir an dem Event ganz besonders gut gefallen hat, ist auch, dass es so viele Ecken gab, wo man sich hinsetzen konnte, einen Kaffee trinken, ein Würstchen essen, ein Bier trinken und einfach mit den Leuten plauschen. Weil ich gehe nicht auf ein Event, um da dann im Umkreis zu cachen, um mir irgendwelche Dosen da einzusammeln, muss ich nicht haben. Ich fahre auf ein Event, um Leute zu treffen, die ich halt öfter nicht sehe. Die Lab-Caches muss man natürlich mitnehmen, ja, gut, weil es halt was Neues ist und da ist der Reiz des Neuen. Aber ich fand es halt wirklich schön, dass man da gesellig zusammensitzen konnte. Ich glaube, das sind auch diesmal gar nicht so viele. Super, mit dem Kuchen im Mund. Ich glaube, so viele sind diesmal auch gar nicht cachen gerade. Nee, also im Käseland auch, ja. War die Hölle los an Cachern. Ja? Also alles die voll. Anreise hierher, Jörg, auch mit Geldern. Nee, ich meinte jetzt heute während des Events hatte ich nicht das Gefühl, dass so viele weggingen zum Cachen. Ja, aber es hat sich verlaufen, das Gelände war groß. Im Gelände hatte, ist natürlich auch immer schön für die Veranstalter. Also waren viele mit Leihfahrrädern unterwegs. Die Händlermeile eigentlich überhaupt nicht bemerkt wurde. Man ja, das stimmt. Und so ein bisschen nach außerhalb bewegen, um die Händler aufzusuchen, wenn man welche sehen wollte. Die waren auf diesem Event. Ja. Das ist ja selten genug. Die sind immer im Vordergrund. Ja, ja. Und hier kann man das gerne. Wenn man was braucht, geht man hin. Und wenn nicht, stören sie nicht. Ja, ja, genau. Und als ich um 3 Uhr noch mal kurz an der Anmeldung war, hatten die bis auf 39 Taschen alle Taschen ausgegeben. Das heißt, die hatten, ich glaube, 2.500 Personen, die angemeldet waren. Personen, nicht Teams. Und bei 39 Taschen kann man sich ja ausrechnen, sind fast alle Leute da gewesen. Und die müssen sich dann schon irgendwo noch verteilt haben. Die waren nicht alle auf dem Eventgelände. Das ist zwar groß und weitläufig, ja, stimmt. Aber... Obwohl das Eventgelände echt geil ist. Also das muss ich jetzt sagen, das hat einfach was. Aber bei Regen wäre das nicht so schön gewesen. Das habe ich auch schon überlegt. Wenn es da regnet, ja, dann wäre aber auch Winter geworden. Aber es sind ja auch die beiden Sunny Boys aus Hamburg da, insofern. Ja, keine Geschichte. Ja, Dirk und wer noch? Ich hab den dicken Olli gar nicht gesehen. Fahrrad und Deichgräfe kam vorne auch noch. Da ist der zweite Hamburger. Was passiert denn mit dem Zelt? Wisst ihr das? Nein. Zelt, ich hab ein bisschen, muss ich länger ziehen lassen. Ich denke mal, das werden sich Heiko und Uli wahrscheinlich ins Wohnzimmer stellen. Als Andenken. Das Zelt? Ja. Das große Wohnzimmer haben. Aber Heiko und Uli sind die... Organisatoren, die Hauptorganisatoren. Die Hauptorganisatoren. Ja. Was war jetzt mit dem Zelt? Ich gehe ja erst das nachher. Das Lok-Tipi. Da muss man da schreiben. Auf dem Vorplatz von dem Event haben die halt so ein kleines Tipi, ein kleines, so 3 Meter hohes Tipi aufgebaut. Also ich passe da rein. Da kommt, Krümel, dann wundert jetzt auch nicht. Das war schon gut gemalt. Also da war nicht mehr so viel Platz drauf. Kannst du nur noch den Namen draufschreiben, nicht mehr wie du es fandest. Damit du eben halt ohne Eintritt auch genau. Stimmt, das war ja auch wichtig. Das ist ja Voraussetzung. Da muss das ja locken. Da sind tatsächlich Aufkleber drauf. Da hatte ja auch tatsächlich ein Holländer die Haarkeit aufgelockt. Deswegen. Am Anfang. Ich finde, also das ist immer noch was mir nicht so... Also da gehst du auf so ein Mega-Event und dann schreibst du auf dem Zelt, gehst wieder nach Hause und lockst dann Mega-Event. Nein, gehst zu dem Zelt, ziehst einen Aufkleber ab, klebst ihn da drauf und packst deinen Stempel. Stempelfarbe, die verläuft bei Nessie. Das ist immer mein liebstes Ding. Auf der heutigen Tour haben wir so viele Caches gefunden, da spare ich mir hier diesen Einzellock. Ich finde das auch immer hochgradig albern. Ich meine, wir sind alle Geocacher und wir wissen alle, das Hobby kriegst du nicht für 5 Euro im Monat. Du gibst nur mal Geld aus. Ob es jetzt für Sprit ist, den du verfährst oder ob du dir Hightech-Geräte kaufst. Und die Leute regen sich dann auf, wenn sie auf ein Event gehen, wo sie Spaß haben, dass sie da 5 Euro Eintritt zahlen müssen. Das kann es doch nicht sein, oder? Ich habe gerade mit Heike gestern, mit der anderen, meiner, darüber gesprochen, dass wir, weißt du, wenn du auf ein Konzert willst, dann zahlst du 80 Euro für, bist du 2 Stunden unterhalten. Aber kein Job, ey. Doch. Ja. Der Holger, auf dem halbnackt. Wann kommt das? Aber da muss er auch ein Top-Eck machen. Kennst du nicht, die Hamburger Dream Boys. Warte mal, erst wird er nachher nochmal nackig auf die Bodenseite. Okay, bleib länger, das Bodenriding will ich sehen. Deswegen machen wir heute ja nicht live, sonst würden die zwar noch 1000 Euro nachkommen. Ich ja, er will das Bullenriding. Könntet ihr das bitte unter euch? Aber nicht nackt. Schade. Aber das ist ein Hut auf. Es wird auch nie gerechnet, die Anfahrtszeit und die Kosten, die darauf gehen, ist alles da. Aber dann über 3,80 fällt auch. Aber wir haben auch gesagt, der Eintritt war, das war gut gestaffelt. Du konntest dir die Coin auswählen, das T-Shirt oder alles ohne. Ja. Kannst dich dann aber nochmal kurz kommen. Die regen sich dann über diese 7,50 Euro auf und hauen aber eben 36 Euro für 3 Coins raus. Passt ja auch nicht so ganz zusammen. Und die Coins sind, nennen wir es mal Geschmackssache, ich habe auch eine gekauft, aber das ist nur als Erinnerung, ehrlich gesagt. Ich finde die super toll. Ich habe die schwul rosa, die aus dem rosa Shop. Das sieht man, glaube ich, ja. Ja, Coin, die Spezialedition. Ich muss sagen, Jürgen kauft immer die Coin passend zur Unterwäsche. Ja. Ich unterstütze mal gerne hier. Das ist die, das ist auch die Original, ne? Hier hast du mal Farblicher gegen die rosa. Also, die ist doch cool. Gerade jetzt zu dir. Was hast du denn für eine Farbe? Die wir ja drinnen feststellen konnten. Du hast doch wieder einen anderen. Also ich bin absolut kein Coin-Fan, aber die finde ich total. Ach so, das sind die normalen. Finde ich schön. Typisch für das Event. Ja. Ich finde die trotzdem super. Ach so. Es ist für viele mittlerweile die typische runde Coin, die ich sie liebe. Die meisten wollen. Was hast du da? auch hat ja die ganze Tüte wieder voll. Also ich habe auch gar nichts gegen Nicole, die Kinder sind nur trotzdem hässlich. Halt, wir werfen mal gucken. War eine gute Ausbeute. Der war bei der Bundeswehr. Den hört man so. Den hört man so, ja. Beschreib doch mal, wie die aussieht. Ja. Also die gibt die Form eines Totempfahls, würde ich sagen, Ido. Hat außergewöhnlich unten am Abschluss zur Erde Holzklops, oder wie heißen die in den Niederlanden? Klompen. Klompen. Schöne holländische Klompen im Gelderland. Dann steht halt Tim und die ich hier habe, dürfte Black Nickel sein, in schönen Farben, in Rot, Weiß, Blau, Schwarz-Rot. Nee, aber Schwarz-Rot-Gold ist die Fahne drauf und die holländische Farben. Das ist schon besonders. Das habe ich jetzt im ersten Blick gar nicht erkannt. Also, ja, was der Drachenkopf da drauf soll, weiß ich nicht, aber das wird doch eine Bedeutung hier haben. Für Geld, da fehlt nur die goldene Bandwahrscheinlich. Die passt zu den deswegen finde ich das trotzdem hässlich. Das ist kein Widerspruch. Also ich mag die auch. Das Runde wird ja eine Geschmacksfrage. Ja, ja, natürlich. Die Helfer war ja hier noch zur Not. Hatti packt jetzt erstmal hier alle die gesamte Auswahl an. Wie viel sind denn das? Ja, es sind 5 von 6. Es gibt noch eine 6. Die güldene, aber die ist halt nicht für die Orga. Das ist die Orga. Hatti hat 3 Millionen ja, das dann ja nur der aus der Tasche hat er die gezogen. Geändert, richtig? Ja, das war genau. Aber in seinem also Türk-Transit hier unten schon die Fußleiste der Produkte ja. Sehen. Das und eben halt der transluente Handel. Das sind die drei normal. Aber ich mag die auch. Ich finde die auch sehr schön. Das ist früher so der Transporter. Das ist die Türkei, oder? Echt? Die gab es hier bei Sepp und Gata. Ja, habe ich gesehen, die pinke genau. Das ist ein Auto. Okay. Die nach Hause gefahren, die sind Qualitätswagen. Aber die konntest du im Set kaufen, die Idee, genau, oder? Genau. Ja. Okay. Und dann haben die noch, was ich gar nicht wusste, die Geldianer-Coin. Was ist mit diesem Drachen? Der, ja, der Drache ist das Wasser in der Stadt Geldern. Ach, deshalb lief der da mit dem. Genau. Aber so holen wir mit 10 Minuten schon nicht mehr. Ihr könnt ganz die Geldianer-Coin. Hadi, zeig die mal hin, bitte. Ganz kurz. Wenn du den nicht mal. Gegensteuern von wegen Lob. Und bei der letzten mit dem rosa Pony, am beschissensten lief wirklich das rosa Pony. Alle anderen Farben sind wesentlich besser gelaufen. Claudia ist nur mein Mädchen. Ja, ich auch, das für eine gewisse Zeit. Claudia ist wirklich ein Mädchen, die war auch gestern weg, bevor wir kamen, weil ihr es zu kalt war auf dem Event. Wie lange habt ihr denn gebraucht? Aber das Beste war. Wir waren so ein Viertel nach da, glaube ich. Oder? Mehr Rosten. Aber das Beste war gestern Abend Christian, der sich dann erstmal über die Biergläser beschwerte. Was ist das denn? Weil die so klein waren. Ja, gut, das sind doch gute Biergläschen, mein Gott. Genau. Die Biergläschen waren ja nur so. Weil der Angst nur alleine. Die waren noch kleiner. Wir können jetzt mal darüber reden, was in der Bratwurst drin war. Diese plattgehauene. Das war keine Bratwurst. Das war dann immer der Fingernagel drin. Das war die Katze. Naja, das war aber eine normale Bratwurst, war das nicht. Nee, Nachbars Katze. Da ist doch schon 3 Autos rübergefahren. Und Klappmann. Ja, die Holländer haben das schon ganz schön komisch zusammen teilweise. Ich dachte, da gibt es so eine Tofu-Holle. Das muss ja nicht schlecht aus. Die Schmecker gehen da ganz schön auseinander. Ja, aber das war weiches Brötchen. Ja. Das hat aber den Magen gefüllt. Ich fand viel lecker noch und ich fand es auch teuer. Für 3 Euro so ein platt gehauen. Das sah ernsthaft aus, als hätten sie die Katze irgendwo von der Straße. Ja, das fand ich jetzt heute Mittag beim Event auch. Die 2,50 für eine Bratwurst und 2 Euro für eine Bratwurst und 2,50 für ein Steak und 3,50 für so einen Putenschnitzel. Ja. Das ist aber wenig, ne? Also ich fand's viel. Findest du viel? Also für 2 Euro für eine Bratwurst finde ich nicht okay. Das ist noch normal. Aber das war so ein normales Putending für 3,50 fand ich jetzt nicht so. Ja, aber lass doch mal die Hühner da aufwachsen. Ja, weißt du, wie teuer war wegen den Keimen? Ja, nee, aber ich glaube, dann hast du schlicht Pech gehabt. Also ich bin mit Aeon vorhin noch am Stand gewesen und der hat so einen Hühnerlappen. Ja, mit deinem tätowierten Arm. Da hast du deine Hose. Gib dem jungen Mann mal ein bisschen mehr. Fällt ja um, oder? Gib dem mal einen großen Lappen. Nimm mal den Hund, der vorhin überfahren wurde. Der muss noch weg. Aber so typisch hat die hier, ne? Für über eine 2 Euro für eine Bratwurst meckern, aber hier 3,50 Euro für Hörertreffen zahlen. Ja. Ich hätte so gedacht, dass eigentlich teuer vom Preis. Tut der eigentlich genauso teuer sein können wie ein Schweinesteak. Da. Das ist aber mehr Medikamente. Wenn die eine geringere Menge im Einkauf vielleicht auch teurer bezahlen müssen. Du weißt ja, kennst du die Kalkulationsgrundlagen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Und wer weiß, auf der deutschen Seite war es billiger als. Ob sie das auf Kommission kriegen, wenn die den Überhang vorsichtshalber mit berechnen, falls sie was wegschmeißen müssen. Lebensmittel ist ganz schwer zu Ich fand das fair. Aber dafür ist gestern auf jeden Fall drüber, weil die Bierleitung aus der Brauerei quer über die Straße sind. Was richtig gut war, war die Musik gestern. Blasmusik. War die zufällig da oder war die wirklich wegen dem Event? Die war wegen dem Event. Also dieses ganze Ding war exklusiv quasi. Was war witzig, was ihr und Blasmusik. Was ich da witzig fand, war im Keller dieses aufgeschnittene Holzfass, Bierfass, als Logbuch. Mit diesem wurde die Decke reingeschmissen. Und die Bierdecke reingeworfen hast, aber auch der Cash davor war völlig in Ordnung. Modus. Mach mal bitte Flugmodus. Fliegen? Ja, ihr habt jetzt Fliege. Oh, vielleicht haben wir ganze Fall einsteuern, dann kann ich alles wegschmeißen. Ja, aber wir haben so viele Handys hier liegen, das ist Fliege. Ich zeichne auch nicht auf. Tu es nur so. Ja, nee, wenn die roten Lampen der braucht bloß die Stimmen, damit er damit heute Abend was basteln kann. Das mache ich aus dem vorderen Teil. Ich habe tatsächlich echt so 10 Minuten von seinem Buch mit aufgenommen. Weil du konntest ja nicht gehen, ohne dass der da reinkommt. Kann man von der Runde jetzt ja auch ein Labcache machen? Ja, ne? Stimmt. Ich weiß, ich bin ein Outsider, aber jetzt erklär mir mal jemand, was ein Laptop ist. Wir haben keinen Reviewer dabei, ne? Ausnahmsweise aber nicht. Tanja, du bist doch kein Outsider. Heute waren so viele da. Ein speziell für das Event gelegter Cache, der temporär nur verfügbar ist. Ja, das heißt im Moment virtuell locken, also du musst dann irgendwas zum Beispiel aufschreiben, eine Jahreszahl, und kannst ihn dann auf einer speziellen Seite, wo du diesen Code eingibst, locken. Das ist der Stand heute. Genau. Quasi ein virtueller Earth-Cache. Der Stand. Die zählen auch zu den gefunden dazu. Ja, aber beim ersten Mal war es nur über einen für einen anderen legen, da war es nochmal was. Ich denke, da haben die Server und so mit das war, da waren wir Beta-Kunden. Machen wir nachher zusammen. Also um bei der Crowd dabei zu sein, müsstest du heute mal einloggen. Ja, bist du wirklich ein Outsider. Den Grenzlandgarten, das wäre was für dich. Grenzlandgarten? Da wurde die Zeitung mit. Ja, genau, wo ich dir das Heft mitgebracht habe. Landlos. Ja, wir fahren ja gleich wieder hin. Und die überfordern einen. Dann nimmst du mich an die Hand und zeichne das. Schick gemacht. Machen wir. Die waren noch super lecker. Rosa Jungen. Ja, man hat dann halt eine Woche Zeit, die Dinger zu loggen. Aber nur außer Frage, glaube ich. Normalerweise ist das irgendwie nur ein paar Tage. Also, ich glaube, wessen ist das? Normalerweise ist, glaube ich, die Kiste kürzer. Das sind nur 2-3 Tage normal. Und diesmal machen sie wohl eine Ausnahme, damit die alle nach Hause fahren können in Ruhe und da ist loggen. Aber in der Schweiz, ich glaube, die gingen bis Mittwoch. Ja, aber die waren nicht grenzübergreifend. Hier gehen die davon aus, so hat es mir jemand erklärt, dass aufgrund der Grenznähe und vielleicht noch welche ein bisschen Urlaub machen, haben die das deswegen um 7 Tage erweitert. Ja, ich kriegst auch kein deutsches Netz in den Kuhkäfern hier. Aber die kannst du nicht kaufen hier, ne? Ja, ja, ist klar. Ich muss mir noch einen Holland-Vertrag holen, wenn ich hier einen deutschen Event hier habe. Ich habe automatische Netzwahl deaktivieren hilft. Ja, wenn ich, und das habe ich gemacht und dann habe ich aber leider kein deutsches so Auswahl gehabt. Ich habe ein Telekom-Netz gehabt. Heute Morgen. Ja, genau. Ich muss dann immer da oben auf den Hügel und wenn ich einbeinig den rechten Arm hochstrecke, dann kriege ich dann. Ich konnte. Hast du nicht da einen Lichten angeguckt? Kommst du dann so was Gutes wie Vodafone oder Telekom, dann könntest du das auswählen. Kommst da ist Telekom. Ja, aber da hast du nicht die Preise versprochen. 2015 gibt es da aber zu Anfang hin. Ja, das ist genau, wer die Überschriften steht. So, aber nicht schlimm. Zumindest da gibt es dann sowas wie Fair Use. Das heißt, dann gucken sie nicht über den Kram genau wieder an. Das hilft gerade. auch nicht weiter, weil das liegt am Handy. Also ein altes Kurbel-Handy. Ja. Das nimmt dann erstmal Kontakt zur Fernmeldestelle Hamburg auf. Und dann würde ich zurückgeschickt und dann hat er Netz. Genau das da. Also das ist schon mal, das ist ein Nokia-Bauklotz noch. Wo denn? Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, dass das noch gibt. Und ich konnte umsonst in den Und ich bin echt ein bisschen neidisch. Das hat nämlich, das hat noch Akku, wenn dein schon tot ist. Wo? Ach, da. Also du wirst lachen. Ich benutze auch noch ein Nokia 6310 im Auto. Das hat die beste Standzeit vom Akku. Locker 10 Tage trotz täglichem Telefonieren und die Übertragungsqualität, wenn du wirklich telefonierst, ist erstklassig nach wie vor. Das war das beste Nokia, was es hier gegeben hat. Das Problem ist nur, Michael, das ruft sich jemand 10 jetzt ein und dann kann dich keiner anrufen. Irgendeiner twitterte doch, er hat nach 3 Jahren sein Nokia wiedergefunden, hatte noch 2 Streifen Akku. Ja. Ja, sonst schubst und schlägt sie mich schon alleine. Da braucht sie keinen für. Ist immer so schüchtern. Er? Okay. Nee, du. Ja. Ich glaube, Heike zieht im Hintergrund die Fäden. Das ist gar nicht so. Alles aufgezeigt. Studentinnen sind immer nicht. Das hat mir einfach angeht. Heike, bist du noch Studentin? Du bist nicht mehr. Du hast den Abschluss. Studentin. Du hast ihn. Ja, du bist durch. Ja, das ist sein. Er sagt, ich bin durch. Ich bin noch nicht durch. Ich bin dann bestellst du dir so ein Internet bei Weber und dann das ist nur meine Mündperson. Ja, aber die schriftliche hast du schon durch. Die noch Verteidigung, ja. Die eine Verteidigung, ja. Da kommt nicht mehr viel. Das ist, müssen wir noch ein bisschen drauf. Das habe ich mir auch schon mal vorgestellt. Weil das ist, du wirst ja nach deinem schriftlichen Einspruch bewertet. Ja, genau. Und da musst du eigentlich nur noch das verteidigen, was du da geschrieben hast. Das kannst du ja. Nein, Vater Staat hat dir das jetzt 3 Jahre komplett bezahlt, um sie dann durchfallen zu lassen. Ich finde sie doch nicht schön. Aber du machst ja. Na, naja, schön. Sag doch mal realistisch. Ja, alles schön. Wir haben einfach voll halt studiert. Ich mach jetzt aus, sonst muss ich auch noch jeder.